Schuld ist ja die ganze Welt. Es liegt davon schon seit ganzes Land und Ufer hin. Doch wo man das Stolz soll, das möchte ich hier nicht rein. Und wie man darauf sollte, so einer nicht und nicht erkannt. Für mich ein sinnlos ist und zum zuletzt das Vaterland. Denn wo du geboren bist, hast du nicht in der Hand. Darum schreien wir es alle raus. Deutsche raus aus Deutschland! Deutsche aus Deutschland! Niemand schickt dich hier zu reden, geh doch weg, gibt's hier die Platt. Hör ich euch dann so auf Bilden, ihr habt mal wieder nichts gehabt. Ein Patriot, mein Idiot, egal wo auf der Welt. Doch geht mir dieses deutsche Band hier am meisten auf den Sack. Und wie man darauf sollte, so soll er nicht doch nichts erkannt. Für mich ein sinnloses Vollzug, du letztes Vaterland. Denn wo du geboren bist, hast du dich in der Hand. Darum schreien wir es alle raus. Deutsche raus aus Deutschland! Deutsche raus aus Deutschland! Deutsche raus aus Deutschland!